Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio zu einer neuen Woche. Wenn ihr heute mit mir reden wollt, in der Nacht heute von Montag auf Dienstag, das könnt ihr machen zu jedem Thema, über das ihr gerne einfach reden wollt, mit mir reden wollt. Telefonnummer kostenfrei 0800 5678 111 und die kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Und ich bin sehr gespannt jetzt auf die neue Woche, auf die Gespräche mit euch. Und die erste, die heute hier bei mir in den Leitungen geschaltet ist, das ist Selina und die ist 20 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Selina, was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist Prostitution. Prostitution. Oh, ich bin total aufgeregt. Mein Herz schlägt 1:1000. Ich höre das Herz fast schon. Echt? Das kriegt ein bisschen Nacken. Ich weiß gar nicht, warum. Ich auch nicht. Keine Ahnung. Bist du eine Prostituierte? Ja. Seit wann? Seit einem Jahr. Wie kam es dazu? Es kam dazu, weil, jetzt kommt es nämlich. Ich bin nämlich lesbisch. Du bist lesbisch? Und, ja. Ja. Und aber du bist Prostituierte für Männer? Ja, das ist richtig. Gibt's ja auch andersrum. Es gibt ja auch Prostituierte für Frauen. Ja, da hatte ich mich eigentlich schon immer mal nach erkundigt, aber da konnte mir nie einer direkt was zu sagen. Aber jetzt im Nachhinein, ich möchte es auch gar nicht, weil ich möchte mir, sagen wir mal, nicht das auch noch versauen, auf Deutsch gesagt. Mhm. Erzähl mal, wie es anfängt, vor einem Jahr. Du warst 19 Jahre alt? Ich war 19, war gerade in einem großen Liebeskummer mit meiner Ex-Freundin. Und mein Leben war sowieso total scheißegal. Also ein einziger Trümmerhaufen, auf Deutsch gesagt. Ja, ja. Und sie hat das halt gemacht. Also sie war auch Prostituierte. Das hat mich zwar auch hart getroffen, aber ich habe gesagt, ich liebe dich und ich akzeptiere das. Ist eure Beziehung deshalb kaputt gegangen? Nein, deshalb nicht. Oder vielleicht, das kann man jetzt nicht so sagen. Also daran hat es nicht gelegen. Das war jetzt nicht der Grund. Magst du den Grund nennen? Ist der so einfach zu benennen oder war es sehr kompliziert? Der Grund, warum wir Schluss gemacht haben. Genau. Ja, das war ganz schön. Wir sind immer im September, da haben wir angefangen, Billard zu spielen, Wuppertal in einer Spielhalle. Und da war halt die Frau, die da, die Bedienung, die hat uns immer Kaffee gebracht. Ich wollte auch immer in diese Spielhalle, um diese Frau zu sehen, um sie zu sehen. Also ich fand die Frau auch eigentlich recht interessant zum Angucken. Nur für mich stand fest, ich liebe meine Freundin. Ja, und dann einen Tag kam dann halt der Hammer, dann rief sie mich an und sagte, es ist vorbei. Aber dass sie mit dieser Frau dann zusammen war, das habe ich erst einen Monat später erfahren. Also mit euch ist es dann wirklich zu Ende gegangen? Und würdest du sagen, dass das der auslösende Faktor war, dass du in das Prostituiertengewerbe eingestiegen bist? Das hört sich jetzt mit Sicherheit total verrückt an, aber das ist so. Weil, nee, das hört sich nicht verrückt an. Ich kann mir gut vorstellen, dass Menschen aus großem Liebeskummer heraus wahnsinnige Sachen machen und somit auch sowas. Ich habe einfach nicht mehr nachgedacht. Mein Leben, das war auch der erste Monat. Ja. Bitte? Was hast du denn vorher gemacht eigentlich? Eine Ausbildung zur Krankenpflegehelferin. Ausbildung beendet? Die Ausbildung, ich wurde gekündigt, weil ich habe, als ich hier angefangen habe, habe ich immer, ich musste zwischen 4:30, 5 musste ich aufstehen. Um 6 Uhr musste ich dann auf Station sein. Um 2 Uhr hatte ich Schluss, dann bin ich direkt von Dortmund bin ich direkt nach Düsseldorf gefahren, mit dem Zug, wohlbemerkt, war dann um 4 Uhr in Düsseldorf, in unserem Hause. Um 16 Uhr. Und hab dann bis 11 gearbeitet, war dann gegen 1 Uhr nachts wieder in Dortmund und musste um 16:30 wieder aufstehen. Das heißt, irgendwann hatte das nicht mehr hingehauen. Auf Dauer geht das nicht. Somit ist die Ausbildung nicht beendet. Genau. Jetzt erzähl mir mal bitte, wie man als 19-jährige junge Frau, die einem ganz normalen Beruf nachgeht oder eine Ausbildung macht, wenn auch sehr Liebeskummer geschwächt, in dieses Prostituiertengewerbe einsteigt. Man kann doch nicht sagen, gut, ich entscheide heute, ich werde Prostituierte und morgen fange ich an. Hattest du denn durch deine Ex-Freundin da irgendwelche Kontakte? Ja, klar, sicher. Ich wusste ja, wo sie arbeitet. Ich habe sie öfter von der Arbeit abgeholt. Da ist eine sehr dunkle Ecke da. Ich muss dann immer zur S-Bahn abends alleine. Dann hat sie mir halt auch ab und an erzählt. Nur im Nachhinein habe ich natürlich erfahren, dass es etwas anders ist, als sie mir es mir dargestellt hat. Von wegen, nein, das ist die Männer, mit denen kommt man nicht so in Kontakt und man muss sich ja nicht küssen lassen, man muss ja dies und das nicht mit sich machen lassen. Bist du dann in ihren Bereich da gegangen? In ihren Ja, ich bin und zwar bin ich in das Haus, also unser Chef, der hat drei Häuser und in dem einen Geschäft hat sie gearbeitet und ich bin hab mich dann bei dem anderen Geschäft beworben. Im Prinzip, jetzt kommt's nämlich, das ist 10 Minuten Fußweg auseinander. Im Prinzip habe ich dieses Geschäft gewählt, um in ihrer Nähe zu sein. Um ihr an der S-Bahn zu begegnen. Natürlich, das alte Lied. Hast du sie denn ab und zu mal gesehen in der Zeit? Ja, wann war Schluss? Ende September, Anfang Oktober war Schluss und Anfang November meldet sie sich bei mir und meinte, was soll das werden? Und ich habe dann erstmal so getan, als wenn ich nicht wüsste, wer dran wäre, weil ich war noch total verletzt. Sie hat mir gesagt, als ich sie das letzte Mal Anfang Oktober angerufen habe, hat sie mir gesagt, pass auf, ich möchte dich nicht mehr sehen, bitte ruf mich nicht mehr an und versuch auch nicht mehr zu schreiben. Ist denn aus diesem Anruf nochmal irgendwas geworden? Ja, wir haben uns dann nochmal getroffen. Aber es hat nicht zu einer Neuauflage gereicht. Sie sagt, es kam dann zu einem bestimmten Abend, da bin ich dann mit zu ihr nach Hause gefahren, aber halt nur so. Ne? Und dann fing sie an, mich zu umarmen und wollte mich küssen. Und ich habe gesagt, lass das, warum tust du mir so weh? Und dann fing sie an zu weinen. Und dann haben wir halt sexuellen Kontakt wieder miteinander gehabt, bis Anfang Januar. Aber da ist heute nichts mehr. Das kann ich nicht so sagen. Das letzte Telefonat war eigentlich so, dass sie sagte, ja, wir haben ja auch keine Zeit füreinander, weil sie arbeitet auch noch in einem Job. Also jetzt habe ich so grob diese Liebesbeziehung kapiert, die du mit dieser Frau hattest. Ja. Und dein eigentliches Thema ist ja die Prostitution. Ja. Ja, aber man muss ja auch verstehen, wie du da in diese Kreise hineingekommen bist. Ja. So war das ja schon selbstverständlich. Bist du hundertprozentig lesbisch? Ja. Kriegst ja. du nicht das Kotzen, wenn du mit einem Mann ins Bett gehst? Müssen wir mal so klar fragen. Ja, das große Kotzen. Also wie kriegst du es denn dann auf die Reihe? Wenn wie viel Freier hast du oder Kunden, sagt man ja, wie viele Kunden hast du so pro Tag? Das ist unterschiedlich. Ich sag mal zwischen 3 und 8. Zwischen 3 und 8. Ja. Und wie kriegt eine lesbische Frau das auf die Reihe? Du, das kann ich dir selber nicht mehr sagen. Ich möchte mal ganz kurz was erwähnen. Und zwar hattest du letzte Woche Donnerstag einen jungen Mann, der ist jetzt glaube ich 22, der wurde mit 17 wohl vergewaltigt. Mhm. Von jemandem. Ja, ich erinnere mich gut. Von einem Mann. Ne? Der hatte die Gefühle beschrieben, dass er wohl in sexueller Hinsicht, dass er sich nicht mehr fallen lassen kann. Mhm. Ja, und so weit bin ich jetzt auch. Also ich kriege, ich sag mal, die ganzen erogenen Zonen. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit ich jetzt das jetzt ansprechen, wie, ich sag mal jetzt Ohr, Hals, an der Brust und so weiter. Alles wahrscheinlich. Ja, wenn ich da, das sind ja angenehme Zonen. Mhm. Und wenn mich ein Mann da berührt oder küssen will, das ist ein Gefühl im Bauch, das kann ich dir nicht beschreiben. Das ist so ein Druck im Bauch, der dann so ganz langsam die Luftröhre in den Hals hochsteigt und am liebsten würde ich einfach nur zuschlagen in dem Moment. Hast du denn, kannst du denn, oder hast du in der Zwischenzeit, abgesehen von diesen Techtelmechteln dann mit deiner Ex, mit Frauen dann nochmal schönen und für dich auch angenehmen und erfüllenden Sex erlebt? Ja, wenn ich dir das jetzt erzähle, wir kommen ja von Höpfken auf Stöckken. Ich habe, sag ich mal, eine Affäre seit Anfang Januar mit einer verheirateten Frau und ich will nicht sagen, dass ich sie genauso liebe, wie ich jetzt meine Ex-Freundin geliebt habe. Und da funktioniert das mit dem Sex noch? Ja, das Problem ist, dass wir jetzt auch mittlerweile schon seit 3 Monaten keinen sexuellen Kontakt mehr miteinander haben, weil sie das Problem hat, sie kommt damit nicht klar mit ihrem Mann und mit mir. Pass auf, Selina, das vertiefe ich jetzt nicht mit dir. Naja, mir geht es jetzt um dich. Ja. Und mir geht es darum, was du mir jetzt erzählt hast und wie du dich fühlst. Ja. Ich habe den Eindruck, dass ich habe überhaupt nichts gegen Huren. Ich habe wunderbare Huren kennengelernt. Ja. Und respektiere deren Job, wenn die das machen und mit sich damit im Reinen sind. Es gibt ja genügend Frauen, also zumindest ich habe welche kennengelernt, die sagen, das ist mein Job. Und ich habe damit keine innerlichen Probleme. So, das mal vorausgesetzt. Ich glaube aber, so wie du mir das jetzt beschrieben hast, dass es für dich wirklich das Falscheste ist, was du überhaupt machen kannst beruflich. Ja, ich weiß. Du machst dich kaputt, du machst deine Seele kaputt, du gefährdest deine sexuelle Erlebensfähigkeit. Und wer weiß, wo das hinführt. Und du wirst seelisch immer verbauter, wenn nicht verletzter. Ja, das war zum Beispiel am Donnerstag. Ich gucke ja fast jeden Abend deine Sendung. Und als dieser Junge das beschrieb, halt, was er fühlt, da fing ich auf einmal an zu heulen. Ich meine, ich bin sowieso ein emotionaler Mensch. Aber normalerweise, wenn mir nach Heulen ist, dann tue ich das oder ich lasse es. Aber nimm das mal als Warnsignal. Wenn du schon aufgrund einer Fernsehsendung, wo du ein Schicksal geschildert bekommst, das dich in irgendeiner Weise ein bisschen an dich erinnert, schon so emotional reagierst, ist es hinten vorne alles nicht bei dir in Ordnung. Ja, ich konnte gar nicht mehr aufhören. Ich fing an zu zittern, ich kriegte jetzt kaum noch Luft. Begründe mir, warum du nicht wieder aus diesem Milieu, aus diesem Job rausgehst. Ja, der Grund. Der Grund ist einfach momentan die finanzielle Lage. Klar, aber ich habe eine Wohnung. Ich muss 800 Mark Miete oder 900 mit Strom an die Stadtwerke, 900 Mark im Monat aufbringen. Ich muss leben. Gut, ich will mal sagen, ich will es jetzt nicht runterspielen. 800 Mark für eine Wohnung ist auch noch nicht so super teuer, ne? Wenn du mir jetzt gesagt hast, ich habe eine 2000 Mark Wohnung. Ja gut, aber ich habe meine Ausbildung noch nicht fertig. Ich weiß nicht. Also ich kann dir jetzt nur sagen, aus der Ferne als neutraler Mensch, das Finanzielle ist natürlich so eine Sache. Ich meine, erstmal, wie viel verdienst du im Monat, jetzt im Moment? Zwischen 6.000 und 8.000. Ja, das ist natürlich eine Menge Kohle. Und da gewöhnt man sich auch verdammt schnell daran. Ja, genau. Ne? Aber die Kohle darf kein Argument sein. Das lasse ich überhaupt nicht zu als Argument. Wenn du den Willen jetzt hast, aus dem Prostituierten-Milieu rauszukommen, musst du dir, du bist eine intelligente junge Frau, dann musst du dir jetzt Pläne machen oder ein Konzept hinlegen, wie schaffe ich das irgendwie finanziell, dass ich vielleicht im halben Jahr den Ausstieg schaffe. Kein Wenn und kein Aber. Ich glaube, du musst es tun, um dich selbst zu retten und um deine Seele zu retten und deine Empfindlichkeit zu retten. Ja. Wenn es auch pathetisch jetzt klingt, aber ich glaube, das ist so in dem Fall, wie du es mir geschildert hast. Raus, so schnell wie möglich. Ja, du sagst es schon. Also ich habe zum Beispiel Freitag habe ich versucht bei dir und da wurde ich dann nicht drangenommen und da war ich sehr traurig und dann hat sich der Mann von der Telefonseelsorge, der eigentlich sagte, fass dich bitte kurz, wir haben heute die Notrufzentrale dran am Wochenende, der hat sich dann doch tatsächlich fast 2 Stunden mit mir beschäftigt und sagte dann, ja Mädel, du musst was tun. Ne? So, ich kann mich natürlich mit dir nicht 2 Stunden unterhalten. Nein, das ist... Wir haben uns ja schon ziemlich lange unterhalten. Und ich glaube, dass ich zumindest grob verstanden habe, in welcher Lebenssituation du dich befindest. Ich habe auch kapiert, dass es sicher gut ist, wenn du noch eine Weile reden könntest. Ja. Und du weißt, was ich hier jetzt anbiete. Ich möchte meine Psychologin, Janette, heute, die heute hier ist, anbieten. Ja, noch als Gesprächspartnerin. Vielleicht gibt es auch, ich bin sicher, dass es gibt, auch irgendwelche Selbsthilfegruppen von Frauen, die aus dem Prostituiertenmilieu ausgestiegen sind. Mhm. Vielleicht kannst du dich da anschließen. Vielleicht kriegst du da Tipps, wie man das alles organisiert und einfädelt. Diese Adressen hat die Janette und wenn Bedarf, kann sie dir das alles übermitteln gleich. Sollen wir so verbleiben? Ja, klar. Selina. Und wenn du den Ausstieg geschafft hast, ne, ja, möchte ich mit Selina, 20 Jahre, ich hoffe, sie ist dann nicht älter geworden, nochmal reden. Den Namen werde ich mir dann schon gemerkt haben. Ja, ich danke dir, Domian. Alles, alles Gute, leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Okay. Tschüss, Selina. Gut, ciao. So, meine Lieben, wenn ihr euch auch mit mir unterhalten wollt, über welches Thema auch immer, dann ruft ganz einfach an unter 0800 5678. 111. Und wenn ihr euch vielleicht so ganz vorsichtig an uns herantasten wollt, per Fax, dann geht das auch unter 0800 5678 110. Nicht vergessen bitte, wenn ihr Fax eure Telefonnummer aufzuschreiben. Ich muss das immer wieder sagen, ihr Stammzuschauer und Zuhörer, entschuldigt das bitte. Aber es kommen ja immer wieder neue Leute dazu. Vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer aufzuschreiben, damit wir euch dann gegebenenfalls zurückrufen können und hier in die Sendung stellen können. So, Sürkan. Nee. Das ist falsch, das ist, glaube ich, falsch ausgesprochen. Sükran, stimmt das? Sükran. Das ist ein türkischer Name? Ja. Hätte ich es mir beinahe gedacht. Sükran. 16 Jahre erst alt. Ja. Was ist dein Thema? Albinos. Albinos? Mhm. Bist du ein Albino? Ja. Also, ich habe in meinem Leben noch nicht viele Albinos kennengelernt. Ich weiß gar nicht, ob man Menschen so nennen. Darf man Menschen Albinos nennen? Ja, ne? Ja, manche machen es. Das sind Menschen dann, die sehr helle Haut haben. Beschreib dich mal ein bisschen. Also, ich habe eine ganz helle Haut, fast ganz weiß. Und meine Haare sind auch ganz weiß. Mhm. Und ich habe rote Augen. Das richtig rote Augen? Ja, es also kommt die, drauf. Die Iris ist rot. Es kommt drauf an, also manchmal ist es blau, manchmal lila und manchmal rot. Es wechselt sich immer ab. Mhm. Und ich bin halt lichtempfindlich und auch noch sehbehindert. Mhm. Und das gefährdet halt mein Leben auch sehr. Mir fällt es wahrscheinlich bei dir besonders auf, wenn du aus einer türkischen Familie kommst, wo die Leute alle eher ein bisschen dunkler sind, ne? Dunkle Augen haben, dunkle Haare. Genau, ja. Also, ich bin fast die Einzige in der Familie halt, die so richtig hell ist. Mhm. Wie viele Geschwister hast du? Wir sind insgesamt 5. 5 Geschwister und du lebst auch noch zu Hause? Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass man als Kind es nicht leicht hat in der Welt, in der Schule, unter den Freunden, wenn man wie du so auf die Welt gekommen bist, ist. Ja. Erzähl mal so ein bisschen, was waren denn die größten Schwierigkeiten für dich? Die größten Schwierigkeiten sind immer noch, dass die immer hinter mir herlästern und mich anhänseln. Und Was rufen die hinter dir her, die Leute? Ja, ich gehe durch die Straße, da rufen sie, gucken Sie sich mal die Albinos an, die alte Oma. Mhm. Und die kriegt doch nie einen Freund oder was weiß ich, immer solche Sachen. Ne? Hattest du schon mal einen Freund? Nee, ich habe noch keinen. Mhm. Also ich werde sogar nie einen haben, deswegen. Das will ich mal nicht so pessimistisch sehen. Ja. Was machst denn du so? Mit 16 Jahren ist man ja schon gerne mal ab und zu so auf der Rolle, geht mit Freunden in Diskotheken und so. Machst du so Sachen auch? Nee, ich gehe nicht mehr aus dem Haus raus. Mhm. Also so schlimm ist es schon. Mhm. Wie stark ist denn eigentlich, du hast es gerade angedeutet, wie stark ist denn deine Sehbehinderung? Also sehr stark, ich kann nur 20% sehen. Kannst du mich jetzt im Fernsehen sehen? Nee, ich habe kein Fernsehen. Du hast kein Fernsehen, also über Radio läuft das. Mhm. Heißt das, dass du auch immer eine sehr, sehr starke Brille tragen musst? Eigentlich ja, aber ich wollte keine Brille, deswegen habe ich Kontaktlinsen. Mhm. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, 20%. Kann man da alleine durch die Welt wandern? Durch die Straße? Ja, aber man kann dann halt keinen Führerschein machen oder was weiß ich. Da muss man immer, wenn man einkaufen geht, die Etiketten etwas näher angucken. Mhm. Und das allein schon ist der schwerste Punkt. Mhm. Wenn man mal im Laden ist und man will sich mal einen Preis angucken, dann muss man sich das halt ganz nah vor die Augen halten. Du kannst, wenn du in der Stadt auf der Straße bist, so Leute gar nicht richtig sehen. Ne? Du nimmst nur so wahrscheinlich dann so Umrisse wahr. Genau. Mhm. Das ist doch eigentlich auch gefährlich, ne? Wenn du alleine rausgehst. Ja, ich habe ja auch keine andere Wahl. Meine Eltern zum Beispiel, die gehen nicht mit mir raus. Die Warum? Haben allein schon genug Probleme mit den anderen Kindern. Wie, deine Mutter geht nicht mit dir mal raus? Nee. War das früher auch schon so, als du kleiner warst? Ja. Hast du den Eindruck, dass deine Eltern sich auch schämen, dass sie ein solches Kind haben? Ich habe keine Ahnung, aber manchmal merke ich es, dass es halt so ist. Hm. Wie alt sind denn deine ältesten Geschwister? Ich habe einen Bruder, der ist 18, die anderen sind kleiner. Hm. Und der Bruder nimmt dich auch nicht mal zur Seite und kommt, sagt, hier, Trucker, komm, wir gehen mal ein bisschen... Nee, mit dem vertrage ich mich überhaupt gar nicht. Mhm. Ja, er schreit mich den ganzen Tag nur an. Sind denn deine Eltern gut zu dir? Ja, ab und zu, ganz selten. Ich verstehe mich sowieso nicht richtig mit denen. Also du wirkst dann aber nicht sehr, sehr glücklich und glücklich schon überhaupt nicht, aber auch nicht, also auch was die häusliche Situation angeht, ist es auch nicht so das Wahre? Ja, ist es auch nicht. Also... Wie soll ich sagen? Kaum sitze ich bei meinen Eltern, da sagen sie irgendwas und dann erkannt sie mich sofort an und ich kann halt nichts sagen. Ist denn das Albino, dein Albino-Sein, ist das ein Thema in der Familie oder spricht man da gar nicht mehr drüber? Man spricht nicht mehr darüber, also die haben sich, glaube ich, schon langsam dran gewöhnt. In der Verwandtschaft, hast du den Eindruck, dass deine Eltern sich auch in der Verwandtschaft irgendwie schämen und dich gar verstecken? Nee, das nicht, nur bei meinen Cousinen halt, da merke ich das, da wollen sie mich irgendwo nicht mitnehmen. Mhm. Also, da sitze ich immer alleine rum. Man lässt dich immer alleine. Mhm. Hänselt dein Bruder, dein 18-jähriger Bruder, dich eigentlich auch wegen deines Äußeren? Nee, der ist auch so. Also der, er ist auch ein Albino. Er ist auch ein Albino? Ja. Das ist aber ungewöhnlich. In einer Familie zwei Albinos? Ja. Und die anderen Kinder sind normal? Ja, die sind normal. Mhm. Und wie geht er damit um? Ist es für ihn genauso ein großes Problem wie für dich? Nee, er denkt überhaupt gar nicht daran. Das heißt, er geht mehr so unter Menschen auch? Ja. Mhm. Nur er hat dann auch keine Freunde hier, wo wir wohnen. Du gehst noch zur Schule, ne? Ja. In welche Klasse? In die 9. In die 9. Wie ist es so in der Schule? Wie verhalten sich da die Mitschüler und Schülerinnen dir gegenüber? Ganz normal. Also die meisten halt in der Schule, mit denen kann ich mich gut verstehen. Nur halt hier privat, halt in der Umgebung hier. Das heißt, ich höre schon so daraus, dass du eigentlich sehr einsam bist. Ja. Sehr. Wie denkst du dir, Türkan, zu deinem weiteres Leben? Du bist jetzt schon 16 Jahre alt. Du bist ein Albino-Mädchen, du hast weiße Haut und weiße Haare, sehr rötlich gefärbte Augen, hast du gerade gesagt. Fällst also sehr auf, wenn du rausgehst. Was für eine Zukunft denkst du dir? Oder von was erträumst du? Nicht, was du dir denkst, sondern von was würdest du träumen, wenn du die Chance hättest? Ich weiß nicht genau, ich habe nie darüber nachgedacht, weil ich auch die Chance nie hatte. Naja, irgendwann ist die Schule rum. Was für einen Schulabschluss planst du oder strebst du an? Also wenn ich die Schule hinter mir habe, da will ich eine Ausbildung als Masseusin arbeiten, also anfangen. Ist das ein Hauptschulabschluss oder ein... Ja, Hauptschulabschluss. Hauptschulabschluss oder Masseusin. Na gut, das ist natürlich schon mal ein Plan, ne? Und auch ein Berufswunsch. Ja, nur... Das klappt dann vielleicht nicht ganz, weil die Schule, die ich besuchen soll, ist für mich zu weit. Und die ganzen Kosten, die muss ich dann halt selber auf mich nehmen. Das ist also nicht in eurer direkten Umgebung? Die ist in Kassel. Ich mache so ein bisschen bestürzt und traurig, dass... Also ich habe den Eindruck, dass deine Eltern eben auch nicht richtig zu dir stehen. Und eigentlich müssten gerade die Eltern doch so mit voller Kraft dann hinter dir oder hinter euch stehen, um euch das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Es klappt meistens nicht so gut, weil die nur halt alles befehlen. Sie sagen mir, ja, pass auf die Kinder auf und mach dies und mach das. Hast du denen denn von deinem Berufswunsch mal erzählt? Ja, das habe ich ihnen erzählt und sie meinten, ja, was willst du damit anfangen? Also das, da sind sie gar nicht so begeistert von? Nee, sind sie nicht. Warum hast du eigentlich bei mir angerufen hier heute Abend? Ich wollte einfach mal mit jemandem reden. Du hast auch keine enge Freunde, mit der du mal sprechen kannst? Nein. Gar nicht, du bist ganz alleine? Gibt es denn auch so Sehnsucht, so vielleicht sich mal zu verlieben? Ja. Die habe ich. Warst du schon heimlich verliebt in einen Jungen in eurer Schule? Ja, in der Schule nicht. Halt hier, wo ich wohne. Aber es ist gar nichts passiert? Ich habe denen das auch gesagt. Da meinte er halt, ja, du bist ein Albino, du bist sehbehindert und ich will keine kranke Frau haben. Hat er dir geantwortet? Aber Türkan, weißt du, ich habe das gar nicht gefragt damals, weil ich es gar nicht für möglich gehalten hätte. Du hast dem das gesagt, das finde ich aber verdammt mutig. Ja. Ich hätte gar nicht die Frage jetzt gestellt, hast du ihm das gesagt, weil ich schon dachte, das hat sie wahrscheinlich nicht, aber du hast es gemacht. Ja, dafür habe ich auch sehr lange gebraucht. Ja, aber toll ist das. Das ist eine super, super klasse Sache und ein sehr mutiger Schritt, so wie auch der Schritt sehr mutig ist, sich hier bei mir zu melden. Weil du weißt ja, dass uns ganz, ganz, ganz viele Leute in ganz Deutschland, in Österreich, in der Schweiz zuhören und zuschauen. Gut, du bist jetzt ein bisschen anonym, aber immerhin, du erzählst das ja alles. Ja, ich habe mich auch mehr getraut. Ich sehe die Leute ja überhaupt nicht. Ja, ist klar, das verstehe ich schon. Weißt du, ich möchte so gerne dir Mut machen. Dir Mut machen einmal, dass du deinen Abschluss gut hinkriegst. Wie bist du denn in der Schule überhaupt? Ja, es geht, außer eine 4 in Englisch. Naja, das kriegen wir auch schon hin noch. How do you do? Und sowas werden wir noch lernen. Also, dass der Hauptabschluss ganz gut wird. Und ich möchte also Mut machen, dass du die Kraft hast, was natürlich sehr schwierig ist, das wirklich zu realisieren, dass du diesen Beruf anstrebst, weil das ist ja ein guter Beruf für dich. Da kommt es ja sehr auf das Tasten und gar nicht so sehr auf das Sehen an. Naja, ich weiß nicht irgendwie. Ich habe auch jetzt irgendwie Angst, eine Ausbildung zu machen. Jörgen, ich habe überhaupt keine Ahnung von Albinos. Ich habe nur ein einziges Mal eine Sendung im Fernsehen gesehen mit dem Alfred Biolek. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nee, das ist so eine Talkshow-Sendung in der ARD im ersten Programm, und das ist ein Kollege von mir, ein sehr bekannter und sehr prominenter Kollege, und der hat das Thema Albinos gehabt. Und da saßen auch Menschen wie du. Und das hat mich so sehr beeindruckt, weil die alle ihren Lebensweg durchschritten haben und tolle Sachen gemacht haben. Die hatten Familien und die hatten ihre Berufe. Also sagt mir das, es geht. Man muss es nur wollen und man muss sich durchbeißen. Und dafür möchte ich dir so gerne jetzt Mut zusprechen, dass du weiter einfach am Ball bleibst und nicht pessimistisch in die Zukunft guckst. Wenn du das wirklich willst, wirst du auch die großen Hürden nehmen, die dir jetzt noch da vor Augen sind. Naja, ich weiß noch nicht ganz. Ja, ich weiß, das ist alles leicht gesagt hier von Weitem. Und ich überlege gerade, ich möchte auch nochmal, dass du mit meiner Psychologin sprichst. Vielleicht gibt es, ich bin fast sicher, dass es gibt, auch so Selbsthilfegruppen von Albino-Menschen. Mhm. Und dann könntest du da ja vielleicht mal anrufen, einfach mal ein bisschen mit denen reden. Das sind Leute, die dann das gleiche Problem haben wie du, Gleichgesinnte also. Mhm. Würdest du das machen? Ja, mache ich. Ne? Wir verbleiben so. Du kennst das ja, wenn du meine Sendung ab und zu hörst. Du legst auf. Ja, ich hör's immer. Ja, du hörst auf und heute ist Annette da. Annette wird dich anrufen. Und dann kannst du dir auch gleich fragen, wie das ist mit den so Selbsthilfegruppen für Albino. Mhm. Leute, und ich fände das vielleicht schon mal einen ganz guten Anlaufpunkt. Ich finde auch wichtig, dass du aus deiner Einsamkeit rauskommst. Dass du mal irgendwo hingehen kannst und vielleicht dich dann mit solchen Leuten mal triffst. Und die haben dann auch wieder Erfahrungen gesammelt. Die kann man sich austauschen und so weiter. Ja, es kommt auch drauf an, wie die Familien halt ist, wie es in der Familie ist. Meine Eltern, die erlauben mir nicht mal, bei meiner Cousine zu übernachten oder sowas. Mhm. Würden deine Eltern denn dir erlauben, dann mal so einen Nachmittag irgendwo hinzugehen und dich mal in so einer Selbsthilfegruppe zu treffen? Ja, wenn ich gerade Haus sauber putzen muss oder sowas. Mhm. Naja, also ich sehe schon, eine kleine Chance gäbe es vielleicht dann doch mal, so neue Kontakte zu knüpfen. Mhm. Wir verbleiben jetzt so. Du legst auf, die Annette ruft dich gleich an. Vielleicht nicht ganz sofort, ich weiß nicht, ob sie gerade frei ist, aber auf jeden Fall in den nächsten 10 bis 15 Minuten. Ja. Und vielleicht geht's dir dann doch irgendwie voran. Okay. Alles Gute, von Herzen. Und bleib am Ball. Zieh die Sache bloß durch, deine Träume. Du musst träumen, das ist das Wichtigste. Dann wird's irgendwann auch Wahrheit. Mhm. Gut, danke. Ciao, Kern, alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Von Chakan jetzt zu Thorsten. Thorsten ist 20. Schönen guten Morgen. Ja, hi. Du klingst aber sehr weit weg, du musst jetzt ganz nah ans Telefon kommen. Ja. Und möglichst alles ausschalten bei dir im Raum. Ist alles aus. Na gut. Nah am Telefon. Thorsten. Mit TH. Genau. Na gut, dann schreibe ich mir das mal so jetzt auf. Was ist dein Thema? Was mein Thema ist? Mhm. Das Thema, was du Freitag auch schon mal hattest. Freitag hatte ich viele Themen. Thema Inzucht. Ja. Ja, irgendwie Inzucht hört sich für mich ein bisschen tierisch an. Heißt das nicht normalerweise Inzest? Ja, kann man, so wird es, glaube ich, juristisch auch benannt, ja. Genau. Aber um was geht es konkret? Wir wollen ja nicht über Begriffe reden. Also, ich habe da so viel mit zu tun. Ich sag mal, ich habe einen Freund und der ist so aus dieser Problematik entstanden. Ja, also dazu muss ich... Wer ist Vater, wer ist Mutter? Also, das waren Bruder und Schwester. Das waren Bruder und Schwester? Ja, und da hat eine Vergewaltigung stattgefunden. Mhm. Und da ist mein Freund halt rausgestanden. Also in der Regel sagt man ja, dass es sehr heikel ist, wenn Bruder und Schwester, oder sehr gefährlich ist, wenn Bruder und Schwester ein Kind bekommen, weil Fehlbildungen, Behinderungen. Ist dein Freund behindert? Er war. Welche Behinderung hatte er? Also ich weiß jetzt nicht genau, wie der genaue Ausdruck dafür ist, aber sein rechter Zeigefinger, der war seit der Geburt auf der Schulter festgewachsen. Ach. Ja. Wie, sein rechter Zeigefinger war auf der rechten Schulter festgewachsen? Ja. Also nur... Und alles andere war in Ordnung. Also die Hände mit Fingernägeln, alles war dran, die restlichen Finger. Die Hand, die war verdreht. Also den haben sie ihn jetzt vor 2 Jahren 7-mal gebrochen, damit die wieder vernünftig zusammenwächst. Mit dem Zeigefinger, da haben sie ein Stück abgenommen. Aber das ist jetzt soweit so nachgewachsen. Er kriegt jetzt aber einen künstlichen Fingernagel. Also er ist so auf die Welt gekommen, dass quasi die Hand, ein Teil der Hand in den Oberarm eingewachsen war. Richtig. Somit, nur der Zeigefinger. Nur der Zeigefinger, Aber die Hand war ganz verdreht. Richtig. Wie lange hat er damit gelebt? 18 Jahre. 18 Jahre? Ja. Also nach seinem 18. Geburtstag ist 6,5 Wochen nach Ulm gekommen, in eine Universitätsklinik. Und da haben sie ihn operiert. Nämlich, weil das vorher nicht möglich war, weil er halt noch im Wachstum war. Ja, ist das wirklich wahr? Ich dachte gerade, sonst muss man ganz in den frühen Kinderjahren operieren. Ja, anscheinend nicht. Das kann ich mir auch so vorstellen. Als Säugling, gleich nach der Geburt, hat man sowas behebt, aber... Jetzt ist er operiert, nachdem der Arm mehrfach gebrochen wurde, wahrscheinlich eine sehr komplizierte Angelegenheit. Kann er denn, sieht das relativ normal und gesund aus und kann er es bewegen? Ja, bewegen schon, aber eingeschränkt. Halt, die Muskeln sind erschlafft und so, ne? Mhm. Da kann er halt so nicht viel mit anfangen. Das konnte man auch nicht trainieren danach. Das macht er jetzt. Das macht er jetzt. Wie alt ist er denn jetzt im Moment? Er ist gerade auch 20 geworden. Er ist 20, also liegt das gut anderthalb Jahre zurück. Ja, knapp 2 Jahre liegt das zurück. Und jetzt ist er noch so quasi in der Trainingsphase. Genau. Also halt da durch, weil er sein ganzes Leben lang halt, sag ich jetzt mal, 18 Jahre seinen rechten Arm nicht bewegen konnte, ist natürlich der linke Arm ziemlich gut ausgebildet. Ne? Und er jobbt jetzt auch gerade als Kellner, was ich auch ziemlich krass finde. Ja, allerdings, ja. Damit. Das heißt, er ist im Moment, seid ihr ein Paar? Oder? Ja. Ist, achso. Er ist ein halbes Jahr zusammen. Achso. Ja, 2 Jahre und... Wohnt ihr auch zusammen? Ja, wir wohnen schon zusammen, aber... Und jetzt im Moment ist er nicht da, weil er kellnert? Richtig. Also, schade, ich hätte gern mit ihm persönlich auch gesprochen. Ja, das hatte ich mit seiner Kollegin am Versicherung abgemacht vorher. Er hätte nämlich normalerweise um 12:30 hier sein sollen, aber... Gut, dann, du kannst es mir auch erzählen. Nun war das Thema Inzest, ne? Wie ist er denn aufgewachsen? Wo vor allen Dingen? Im privaten Pflegeheim. Also das ist ein kleines Stück von hier entfernt. Das ist irgendwie so eine private, ja, irgendwie halt so ein privates Heim. Also da wohnen halt, ich sag mal, nur solche Kinder, also mit Fehlbildung. Und da ist er auch so mit reingeraten. Hat er denn irgendwann Kontakt oder gar heute Kontakt zu seinen leiblichen Eltern, die ja Bruder und Schwester sind? Nein, die kennt er gar nicht. Die kennt er gar nicht? Nein, also von seinen Eltern, die Eltern, also seine Großmutter sozusagen, die hat ihn damals ins Heim gegeben. Also mit seinen Eltern hat er so nichts zu tun. Woher hat er denn überhaupt dann erfahren, dass er ein Kind, eine Inzestverbindung ist? Das hat er sozusagen von seiner Großmutter. Also hat sie ihn mal so gebeichtet und... Achso, es gibt Kontakt zur Großmutter schon? Treffen die sich heute auch noch, ab und an? Ja, ab und an. Also und die Großmutter erzählt, also es gibt über die Großmutter keinen Kontakt zu der leiblichen Mutter? Nein, also die Familie damals ist dadurch auseinandergegangen und ja, das war großes Tara damals und das ist so zerbrochen. Ist ja auch schon ein hartes Schicksal. Wie geht er denn damit um, solchen Ursprung zu haben? Ich meine, es ist ja doppelt kompliziert und schlimm. Er ist das Kind einer Vergewaltigung, was ja immer schon sehr prägend ist, wenn das Menschen dann erfahren im Nachhinein. Ja. Und dann auch noch aus solch einer Konstellation. Redet ihr darüber? Wie geht er damit um? Ja, wir haben am Anfang viel darüber geredet und im Moment nicht mehr so viel. Also er ist ein guter psychologischer Behandlung. Weil, ja, unser Leben hat sich jetzt ja vor 2 Jahren ja was verändert, weil er halt, ich sag mal, normal geworden ist. Also durch seine Behinderung, was behoben worden ist, und da kommt er nicht so ganz mit klar. Also, er hat einmal zu mir gesagt, er möchte am liebsten so wieder sein, wie es damals war. Ach, also er kommt damit nicht klar, dass die Behinderung quasi aufgehoben ist jetzt. Also man kann auch so vergleichen, wenn jetzt irgendeinem gesunden Menschen irgendwas passiert, meinetwegen Gesunder, der landet im Rollstuhl durch einen Unfall oder so, der kommt da wahrscheinlich auch nicht mehr klar. Und so ist das bei meinem Freund, er kommt da nicht mehr klar, dass es ihm jetzt wieder weitaus besser geht. Aber der Vergleich hinkt natürlich, weil eigentlich würde man doch sagen, er hat jetzt nur Vorteile. Welche Nachteile hat er dann? Richtig, also ja, Nachteile, da komme ich so nicht drauf, was er für Nachteile haben könnte. Also er kann ein normales Leben führen, er kann auch mal wieder seit langem vernünftig durch die Stadt laufen, ohne dass er angepöbelt wird und ohne dass man ihnen irgendwie was hinterher sagt. Ja. Er ist aber in psychologischer Behandlung. Ja. Und du kommst der Sache nicht auf die Spur, was da im Moment ihn so beschäftigt und was die Hauptursache ist, dass er eine solch eigentlich absurde Sehnsucht hat, ne? Ja, also ich komme da echt nicht auf die Spur. Also ich habe da keine Ahnung, woran es liegt. Sag mal, Thorsten, ihr seid jetzt insgesamt wie lange zusammen? Also wir kennen uns 2 Jahre. Kurz vor seiner Operation haben wir uns kennengelernt. Das heißt, du hast kennen und auch ihn lieben gelernt, als er noch behindert war? Ja, kennengelernt wohl. Lieben gelernt, ja, erst im Nachhinein. Hat dich das damals, als du ihn damals kennengelernt hast, da war noch nicht klar, dass ihr ein Liebespaar werden würdet. Ja, also man hatte seine Blicke und so, ne? Mhm. Also auf meiner Seite hat schon gefunkt. Also ja. Er hat zu mir mal gesagt, er konnte mit mir noch nichts anfangen zu der Zeit. Mhm. Und dich hat die damals noch sichtbare Behinderung nicht gestört? Ja, irgendwie schon halt. Wenn man halt, wie gesagt, mal durch die Stadt ging und so, dann war das schon ein bisschen komisch, ne? Weil jeder am Gucken war und ja, hat ja auch so immer spezielle Klamotten, spezielle Pullover und so. Das war schon ziemlich komisch. Heißt das denn jetzt eigentlich, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, dass du erst angefangen hast, dich so richtig in ihn zu verlieben nach der Operation? Ja, so ganz ehrlich sein soll dann wohl. Ist das nicht auch irgendwie ein bisschen, na nicht irgendwie, ist das nicht schlimm für ihn? Weiß er das? Nein, also ich hab's ihm nie gesagt, aber ich denke mal, der kann sich so sein Teil denken. Aber also eigentlich mir, also wenn ich mich jetzt insofern ich das überhaupt kann, in die Situation deines Freundes versetze, würde mir das schon wehtun. Da würde ich denken, na, erst nachdem ich normal, in Anführungszeichen, geworden bin, liebt er mich. Ja, da kann ich so weiter nichts zu sagen. Also ich weiß nur, dass es ihm damals, ich sag mal, mit seiner Behinderung an sich ziemlich gut gegangen ist. Und ich sag mal, durch mich hat er irgendwie ein bisschen Kraft gekriegt. Ich denke mal, sonst hätte er es auch nicht so gut überstanden. Also schwierig zu verstehen, ne? Ich will dir jetzt auch keine Vorwürfe machen, das darfst du nicht falsch verstehen. Ich finde, entscheidend ist, was jetzt ist. Und wenn du deinen Freund jetzt sehr lieb hast und zu ihm stehst, ist das, darum geht es jetzt. Und wenn du bei ihm bist und halt für ihn auch da bist. Ja, ich bin auch da. Nee, und auch für ihn da bist. Hallo. Ja. Ja, wie sieht er das denn? Hat er nicht auch eine Sehnsucht danach oder ein Verlangen, doch mal zumindest seine Mutter kennenzulernen? Also, hat er zu mir noch nie was drüber gesagt. Also, hat nur mal gesagt, ich hasse die beiden. Aber ich sagte noch immer wiederum, ich meine, die haben ihnen ja auch das Leben geschenkt. Es war ein bisschen krass, das zu sagen, aber... Warum sagt er denn, ich hasse die beiden? Warum hasst er sie? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Hat die Oma ihm eigentlich mal so ein bisschen Vorgeschichte erzählt, wie das Verhältnis war zwischen Bruder und Schwester, oder ist das eher tabu dann auch in der Beziehung? Also da kann ich nicht viel zu sagen, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass der Bruder 12 Jahre älter war und dass das eines Tages mal passiert ist, dass er seine Schwester vergewaltigt hat. Und wie alt war die Schwester damals? Ich war damals 15. Wie viel? 15 erst? Und er war 27. Lieber Thorsten, ich hätte gern mit deinem Freund gesprochen. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit irgendwann nochmal. Kannst du ihn mal fragen, ob er Interesse daran hat? Ich würde es gerne machen. Ich würde gerne mit ihm sprechen. Du grüßt ihn erstmal herzlich. Mach ich. Er wird gleich abgerackert von der Arbeit kommen, wahrscheinlich. Ja. Und ja, vielleicht komme ich dann mit ihm nochmal in Kontakt. Ja, das würde ich hoffen. Alles Gute. Bestimmt mal einrichten lassen. Prima. Ja, wünsche ich dir auch, ne? Tschüss, Thorsten. Gut, tschüss. 1:38 Uhr, Mensch, jetzt haben wir 8 Minuten überzogen. Unsere Pause ist doch eigentlich um 1:30 Uhr angesagt. Also 1:38:50, jetzt machen wir Pause. Ach, was rede ich? 1:40 Uhr. Hier ist der Radio 1 live und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Und heute Nacht könnt ihr euch hier bei mir melden. Wir haben ein offenes Talk-Radio, wie wir das so nennen, eine offene Show. Und offen heißt, dass ihr zu jedem Thema hier bei mir anrufen könnt, über das ihr gerne mit mir reden wollt. morgen, das sage ich jetzt schon auch mal, morgen haben wir eine ganze Themensendung. Das heißt, die ganze Sendung steht unter einem Thema. Und das Thema heißt Eifersuchtsdramen. Oh weia, was für ein Thema. Das haben wir alle ja nun hinter uns und reichlich wahrscheinlich schon erlebt. Zu was sind Menschen in Eifersucht fähig? Mein Gott, ich habe schon mal jemanden aus einem Bett herausgeschmissen vor Eifersucht. Ich bin nachts eingedrungen in ein Zimmer und habe sie rausgeschmissen. Sehr schlimm, im Nachhinein sehr, sehr beschämend, aber was tut man nicht alles und was tun Menschen nicht alles? Sicher auch ganz schlimme Dinge. Also morgen Eifersuchtsdramen, das ist unser Thema. Heute gebt ihr ganz einfach die Themen vor, über die wir reden sollen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Anke, 24 Jahre alt, morgen. Ja, hallo. Was ist dein Thema? Ja, das kann ich gar nicht so genau definieren. Vielleicht so plötzliche lesbische Gefühle. Das gibt's nicht. Doch, gibt's alles. Es gibt auch plötzliche schwule Gefühle. Gibt's alles. Du hast in deinem zarten Alter von 24 Jahren plötzlich lesbische Gefühle. Du gingst über die Straße und es überkam dich. Nein, ganz anders. Also ganz abgeneigt war ich dem noch nie. Mhm. Nur habe ich nie wirklich daran geglaubt und dann habe ich seit 2 Monaten habe ich das auch ausgelebt. Was heißt denn abgeneigt warst du nie? Heißt das, dass du dir das so vorgestellt hast beim Onanieren zum Beispiel oder so? Oder Frauen nachgeguckt hast? Nö, das gar nicht mal so unbedingt. Aber ich hatte nie ein Problem damit oder hätte nie gesagt, das würde ich niemals tun oder sowas in der Art. Mhm. So, jetzt lebst du es aus, seit kurzem. Ja, was heißt, ich lebe es aus? Also, es war ungefähr vor 2 Monaten und ich habe eine gute Freundin und wir sind beide seit circa einem Jahr solo, haben ganz viel Zeit miteinander verbracht und dann übernachtet sie immer bei mir und ich bei ihr. Und ja, und eines Nachts ging das auf einmal los. Von wem ging es denn aus? Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen. War Alkohol im Spiel? Ja. Ja, das ist oft der Fall, kenne ich auch. Ja. Dann passiert, dann kommt das wahre Ich eher raus, ne? Ja. Ja, und es fing an und ich habe gedacht, oh nein, was machst du denn da? Aber konnte auch nicht aufhören damit. Mhm. Und es ging weiter und weiter und weiter und es war wunderschön. Jetzt ist natürlich jetzt die entscheidende Frage, auch da rede ich aus eigener Erfahrung, wie war es dann am anderen Morgen? Wenn man das Licht, die Sonne schien rein, der Alkohol war verflogen und man ja, lässt die Nacht... Ja, das war eigentlich schon, sag ich mal, danach. Ich fühlte mich zumindest stocknüchtern, ich glaube sie auch. Mhm. Und ich so, ja, und dann haben wir eigentlich sehr gelacht. Das ist eine tolle Reaktion. Beide haben gelacht. Ja, also... In der Nacht noch oder morgen? In der Nacht noch. In der Nacht noch. Mhm. Ja, so. Irgendwie mal, ich glaube, sie sagte so, du hast mich in Jungfahrt und so, ja, du mich auch. Und eigentlich ganz, ganz locker. Also das war eigentlich ganz schön. Ich meine, das ist natürlich eine wunderbare Voraussetzung, wenn aus so einer guten, engen Freundschaft dieses dann auch noch sich entwickelt, weil man ist natürlich viel enthemmter auch, ne? Weil Vertrauen einfach da ist. Ja, genau. Meine erste schwule Beziehung war auch mein allerbester Freund damals. Das ist genauso ähnlich entstanden, wie du es jetzt beschrieben hast bei dir. Aber ich gucke das nicht so oft. Du bist bisexuell. Ich bin bi, so würde ich mich selbst definieren, ja. Mhm. Ja, das glaube ich nämlich eher auch. Mhm. Also, wie ist denn jetzt eure Beziehung? Ist das eine richtige Liebesbeziehung, mit wie man das so sich vorstellt als Liebesbeziehung? Nein. Also es ist auch noch öfter passiert. Mhm. Und auch jetzt schon nüchtern. Mhm. Ja, also es war gleich am nächsten Tag nochmal. Mhm. Und dann so, ja, dann war man erstmal sehr durcheinander. Ich wusste nicht, ob ich Fisch oder Fleisch bin, was auch immer. Ja, und dann... Was macht dir denn so Spaß an, jetzt auch an dem Sex mit einer anderen Frau? Es ist so wahnsinnig zärtlich. Mhm. Also komplett anders. Und ich habe immer gedacht, ich brauche raue Lippen und ja, Maßstoppeln für genau, die Klasse. Drei Tagesbad. Genau. Und ein Kerl, der dich richtig rannimmt, wenn es ja, sein muss. Quatsch, so ein Blödsinn, echt. Das ist ja auch mal schön, ne, wenn man das hat. Muss ja nicht immer eine Frau dann sein, aber naja. Tja, und dann kam das so und das ist jetzt, ich sag mal, vielleicht 6, 7, 8 Mal passiert. Mhm. Würdest du sagen, dass du in deine Freundin, dass sich jetzt schon aus dieser Freundschaft schon eine Liebe entwickelt hat? Ja, wenn ich das mal so genau wüsste. Mhm. Aber ich will dir mal was sagen, Anke. Man muss das ja auch nicht immer alles so definieren und kategorisieren. Wenn ihr beide euch jetzt erstmal gut versteht und ihr Spaß daran habt und diesen experimentellen Weg vielleicht für euch beide auch geht. Ach übrigens, war das für Sie auch die erste Erfahrung? Ja, in dem Fall, ne, hast du gerade gesagt, ja. Dann macht das doch erstmal eine Weile und lebt es. Man muss es ja nicht gleich immer in ein Kästchen tun und sagen, wir sind jetzt zusammen, wir sind jetzt ein lesbisches Paar oder was auch immer für ein Paar oder ein bisexuelles Paar, ist alles wurscht. Entscheidend ist, dass ihr beide gut miteinander klarkommt. Mhm. Ja, also es ist, hat mir jetzt auch ein paar Wochen lang echt total gut gefallen, bloß sie hat ja zum Beispiel jemanden kennengelernt, einen Mann. Oh. Aber sie redet da so, nicht abwertend von, aber so, ich glaube nicht. Und ich merke halt, dass da irgendwas in mir brodelt. Mhm. Ne? Verständlicherweise, ja klar. Ja, mhm. Und nun, ich hätte gedacht, dass ich damit echt locker umgehen kann, aber nun merke ich, das klappt halt doch nicht so gut, ne? Verdächtig, ne? Ja, blöd, ne? Nee, blöd finde ich nicht, ich finde es auch normal. Natürlich wirst du jetzt eifersüchtig. Das passt ja fast zu unserem Thema morgen. Mhm. Eifersüchtig sein. Aber was ich überhaupt gar nicht von mir kannte, das ist ja das Witzige. Mhm. Wie äußert sie sich denn? Ist das für sie denn auch so interessant und so schön, wie du es jetzt oder so aufregend, wie es bei dir zu sein scheint? Ja, also das schon. Wir reden ja auch sogar über Sex ganz normal. Mhm. So, mhm. Wenn wir es gerade mal wieder getan hatten oder auch, was weiß ich, dann gehen wir wieder ganz normal um wie vorher auch. Mhm. Gehen zusammen weg, gehen zusammen zum Sport oder wie auch immer. Ja, und dann ist es immer wieder spannend, so traut man sich. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sie das auch sehr, sehr schön findet und aber auch nicht weiß, wie sie damit umgehen soll. Ich muss mal auf die Sexualität zu sprechen kommen. Wer geht denn da, also sage ich so ein bisschen mutiger ran? Bist du da mehr die Aktive oder sie? Oder ist also das gleichberechtigt? Beim ersten Mal war ich es. Mhm. Es macht ja auch gar nichts aus, sie sehr zärtlich zu berühren, sie zu küssen, vielleicht überall zu küssen. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ja. Nee. Ein bisschen auch zu Oralgeschichten, das passiert auch schon? Haben wir auch schon, ja. Mhm. Ja, das ist schon sehr weit, wenn das passiert ist. Ja. Weißt du, ich finde sehr wichtig, dass ihr, wenn euch das was wert ist und für euch beide eine wertvolle Verbindung darstellt, eben auch inklusive Erotik, dass ihr eine Vereinbarung treffen solltet, nämlich dass ihr auf jeden Fall erstmal euch immer alles erzählt, damit da gar kein Misstrauen aufkommt. Radikal alles. So, ja. Und jetzt ist natürlich die Frage, was will sie von dem Kerl? Ja, also ja, so wie sie, wenn sie, sag ich mal, wirklich großes Interesse hätte und ich will, dass ich das wüsste, wird sie mir das ja auch nicht erzählen. Mhm. Macht sie aber. Mhm. Also ich habe bei ihr eher so den Eindruck, sie will jetzt wissen, was ist mit mir los, ne? Mit dir los. Also beides. Ich versuch da mal souverän daran zu gehen. Ich weiß, es ist sehr schwer. Du kannst sie natürlich nicht in irgendeine in eine Ecke zwingen. Das geht natürlich nicht. Nee. Du musst ja allerdings, finde ich, das Recht hast du schon, ihr auch begreiflich machen, dass das für dich eine ganz wichtige Sache ist. Und du auch verletzbar bist. Ne? Nicht, dass das einfach so ein Ding ist, was so nebenher läuft. Eben, und da habe ich dann so ein bisschen Angst vor, ne? Und da muss sie dann schon eine Priorität setzen. Oder sie sagt ganz einfach mal, ich habe auch mal Bock auf einen Typ, dass es eine rein sexuelle Sache ist. Vielleicht kannst du damit leben. Frage ich dich, weiß ich nicht. Vielleicht ist es so eine Konstellation bei euch beiden, dass ihr eure große Liebe und eure Verbindung habt. Und wenn sie ab und zu mal mit einem Typ vögelt, sage ich jetzt mal so ganz salopp, dass da nicht mehr hintersteckt, vielleicht könntest du sogar damit leben. Frage ich, sind ja alles so Modelle, die man durchspielen muss. Na, vielleicht willst du es jetzt auch einfach wissen, so, ne? Nach dem Motto, was ist das mit mir hier? Mhm. Und, sehr gut, es ist nun wirklich für uns beide das erste Mal gewesen. Pass auf, zeig ihr deine Liebe, zeig ihr dein großes Interesse, das ist ja da, ne? Das höre ich ja sehr gut raus. Mhm. Bitte sie wirklich um rigorose Offenheit. Und dann muss man jetzt sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und dann musst du ihr auch sagen, pass auf, bis zu einem bestimmten Punkt, dann ertrage ich das nicht, wenn du mit einem Mann zusammen bist. Dann das kann ich einfach nicht. Das musst du ihr auch sagen. Das finde ich schon legitim. Mhm. Und dann müsst ihr sehen, wie ihr, ob ihr einen unkonventionellen Weg findet für euch beide. Ja. Schwierig, ne? Ja, im Moment, ja, wie gesagt, so die ersten Wochen fand ich das alles total klasse. Mhm. Bin jetzt vielleicht mache ich mir auch einfach zu viel Gedanken, anstatt das einfach laufen zu lassen. Ne? Ja, man darf so Sachen auch nicht einfach nur so laufen lassen. Man muss darüber auch nachdenken. Man muss auch etwas wollen. Ne? Man muss ja auch eine klare Linie für sich finden. Mhm. Einfach nur laufen lassen ist nicht richtig. Das ist, ja, bloß was will ich, ne? Du das willst, ist im Moment ich, die große Frage. Aber du willst doch, glaube ich, erstmal mit ihr sehr eng verbunden bleiben. Ne? So, doch, ich im jetzt, Grunde schon, ja. Das habe ich jetzt auch so verstanden. Auch, auch erotisch, ne? Mhm. Ja, dann ist das erstmal dein Ding. Und muss man sehen, wie sie sich weiterentwickelt. Ja. Ehrlichkeit ist das Allerwichtigste in so einer Verbindung. Das stimmt. Ja, das ist bloß, ich möchte sie auch nicht als Freundin verlieren, ne? Mhm. Ja, schwierig. Das ist im Grunde eine tolle Freundschaft schon immer gewesen. Mhm. Anke, versuch mal so, wie ich es gerade gesagt habe, da ranzugehen. Mhm. Ein alter Mann spricht aus Erfahrung. Das ist wirklich ein schwieriges Unterfangen, sowas. Ich weiß es. Und du kannst damit jetzt ganz locker umgehen? Ja, die Sache liegt sehr, sehr lange zurück, von der ich gerade gesprochen habe. Und ich weiß, dass es sehr schwierig war. Mhm. Wir kriegen in dieser unserer Welt ja nur immer Modelle vorgespielt. Da gibt es das heterosexuelle Paar und da gibt es das schwule Paar oder das lesbische Paar. Genau. Ja? Kein Mensch zeigt uns Modelle, wie man vielleicht auch in den Zwischenwelten glücklich werden könnte. Mhm. Und das ist für mich immer die schwierige Aufgabe in meinem Leben gewesen, bis heute, mit jemandem da einen Weg zu finden. Mhm. Und da müssen aber beide auch wirklich dann dabei sein und das auch wollen, sonst funktioniert das nicht, weil es schwierig ist. Es ist schwierig, aus Konventionen auszubrechen. Aber du weißt aus eigener Erfahrung, es kann funktionieren? Es kann funktionieren, aber ich weiß auch aus eigener Erfahrung, wie bitter es scheitern kann. Ja. Aber wenn man das möchte, muss man da wohl durch, ne? So ist das. Und man muss es wollen. Man muss da auch wirklich dann Energie reinpumpen. Und es eben nicht einfach nur so aussitzen. Ja, ist alles so neu, aber ich werde mal zusehen. Alles Gute. Ich wünsche dir ganz viel Glück, Anke. Ja, danke. Tschüss. Tanja, 20 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Tanja, dein Thema. Und zwar, mein Mann droht mir fremd zu gehen, wenn ich nicht mit ihm schlafe. 20 Jahre alt, schon verheiratet? Ja. Seit wann? Seit circa 1,5 Jahren. Warum so früh? Ich frage das immer, warum eigentlich so früh? Ja, wir haben uns damals halt ziemlich stark geliebt, also jetzt auch noch. Ja, es kam einfach so. Und da ist unsere Tochter noch. Mhm. Mhm. Ja, kam das so. Er droht dir fremd zu gehen, wenn du nicht mit ihm schläfst. Mhm. Schläfst du denn nicht mit ihm? Also es hat eigentlich so angefangen, dass ich angefangen habe, nicht mehr regelmäßig mit ihm zu schlafen, weil er halt mir auch die Zuneigung und die Zärtlichkeit nicht mehr gibt, die ich eigentlich brauche, weil ich eigentlich ein sehr verschmuster Typ bin. Mhm. Ja, und dann hat es eigentlich so angefangen. Ist er auch so alt wie du? Der ist 2 Jahre älter. 22. Mhm. Wieso hat er dir so diese Zärtlichkeit nicht mehr gegeben? Hast du eine Ahnung? Ich weiß es nicht. Also wenn ich mal schmusen wollte, dann hat er entweder... Ja, hat er einfach weggegangen. Mhm. Hat er dich nicht mehr lieb? Doch, das denke ich eigentlich schon. Also so sagt er auch, dass er mich liebt und alles. Er ist auch so eigentlich total lieb. Nur Tanja, wenn man jemanden sehr lieb hat, dann schmust man auch gerne mit dem. Mhm. Ne? Vor allen Dingen, wenn man das dann auch vorher, wenn das vorher alles so gut gelaufen ist. Es lief vorher gut, ne? Das, ja. Er sagt er auch, also wenn ich mit dem schlafe, dann würde er auch danach mit mir schmusen. Mhm. Aha, das war auch so eine Erpressungskacke. Jetzt aber nochmal Klartext. Der droht dir an, fremd zu gehen, wenn du nicht, ich sag's jetzt mal wirklich vulgär, die Beine breit machst. Ja. Was ist denn das für ein Mann? Was ist denn das für eine Liebe? Das ist doch scheiße. Ja, aber er sagt, er hält ohne Sex einfach nicht aus. Ja, aber dann macht man das so doch nicht. Genau so macht man das doch nicht. Man übt doch nicht auf sein Liebstes, was man hat, so einen Druck aus. Vor allen Dingen, was denkt er sich denn? Dann macht es dir doch, denkt er dann, dir würdest dir würdest Spaß dann machen, wenn du unter so einem Druck da im Bett liegst? Mhm. Wie hast du darauf reagiert? Was hast du gesagt? Eigentlich nicht viel, weil... Hast du es denn gemacht? Manchmal. Also, um dann den Palaver aus dem Weg zu gehen halt. Und ich... bin fast hundertprozentig sicher, dass es dir keinen Spaß macht dann. Mhm. Ist so, ne? Ja. Mhm. Hast du nicht Wut auf ihn? Ich hätte ja eine stinke Wut, wenn mir das mein Partner sagen würde. Ja, eigentlich schon. Mhm. Aber du bist so jemand, der das so hinnimmt und runterschluckt, glaube ich, ne? Ja, ich schlucke ziemlich viel. Du hast nicht auf den Tisch gehauen und hast gesagt, pass auf, Junge, so nicht. Mhm. Wenn wir ein Problem haben, dann müssen wir es anders lösen, aber nicht mit Druck und Androhen und sowas. Mhm. Das ist nicht in Ordnung, Tanja. Guck mal, ihr seid so super jung noch. Wenn das jetzt schon so anfängt, ihr habt doch überhaupt keine Zukunft. Hm. Das ist doch nur Horror. Hm. Ich habe ja auch die Ahnung, dass da gravierend etwas im Argen liegt bei euch, oder bei ihm zumindest, dass er gar nicht mehr wirklich dich... Nein, ich glaube nicht, dass der dich noch wirklich liebt. Hm. Ich weiß nicht, so sagt er mir auch, dass er mich liebt und zeigt es mir auch so. Also wie zeigt das dir denn? Ja, weiß ich nicht. Ja, wie denn? Macht er dir Geschenke oder... Wie, worauf deutest du das, dass er dich liebt? Er nimmt mich schon mal so in den Arm halt nur und sagt mir halt, dass er mich liebt. Hm. Aber er kuschelt nicht mit dir, ist nicht zärtlich mit dir. Hm. Und droht dir an, fremdzugehen, wenn du nicht mit ihm schläfst. Hm. Wie soll das weitergehen? Hast du da selbst mal drüber nachgedacht? Etwas, ja, aber ich weiß es nicht. Was für Gedanken kommen dir denn dann selbst so in den Sinn? Ja, teilweise halt, dass ich halt mit ihm auseinandergehe, aber ich kann es einfach nicht, weil ich ihm das viel zu viel für Liebe. Hm. Aber du wirst ja gedemütigt. Ich finde es auch sehr demütigend, was er mit dir macht. Hm. Hast du das schon mal irgendjemandem erzählt? Nein. Hm. Manchmal muss man das jemandem erzählen, deswegen gut, dass du angerufen hast, um mal dass man es einem klar wird, in welcher Situation man sich befindet. Man nimmt ja unter Umständen ganz viel hin, wenn man in einer Liebe oder in einer Beziehung gesteckt. Und wenn man das dann jemandem Dritten sagt, dann schlagen die vielleicht die Hände im Kopf zusammen und damit einem das selbst auch klar. Mhm. Das ist mega, mega Mist, was er da mit dir macht. Das ist ganz schlimm, finde ich. Mhm. Also die erste Reaktion, Tanja, ist demnächst, dass du dich verweigerst, finde ich. Dass du sagst, nee. Das mache ich nicht mit. Dann geh fremd. Mhm. Und wenn er zugänglich ist und ihm was an eurer Verbindung liegt, dann versucht doch mal, ich weiß nicht, wie der drauf ist, ob ihr vielleicht mal gemeinsam in eine Eheberatung gehen könntet. Würde er das machen? Glaube ich nicht. Mhm. Dann weiß ich gar keinen großen Rat mehr, als dir zu sagen, hab die Augen auf und wenn überhaupt gar nichts mehr funktioniert, dann musst du dich trennen. Auch wenn man die Idee hast du ja selbst schon gehabt. Ne? Mhm. Möchtest du mit meiner Psychologin auch noch mal ein paar Worte reden? Ja. Wäre, glaube ich, nicht schlecht. Ne? Vielleicht kann die dir das auch mit der Eheberatung mal ein bisschen erklären, dass du ihm das noch ein bisschen schmackhaft machen könntest. Ja. Machen wir mal so, Tanja, leg mal auf und die Annette ruft dich gleich nochmal an. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt haben wir nicht mehr viel Zeit, aber ich habe noch einen 15-Jährigen da, und der heißt Kerry, stimmt das? Ja, nicht ganz, Redi. Redi. Ja, und zwar, also erstens wollte ich dir sagen, dass deine Sendung super cool ist. Dankeschön. Ja, und halt, ich wollte sagen, dass ich eine Freundin habe, die ist Albino, in Anführungszeichen Albino. Ja, wie alt ist die? Die ist 14. Die ist 14, oder? Ja. Und das macht dir gar nichts aus? Nö. Jetzt, also ich finde es eher attraktiv. Du findest es attraktiv, na, so muss es sein. Jetzt gib doch mal bitte der Chokan, so hieß sie, glaube ich, falls sie noch zuhört, vielleicht noch einen Tipp, wie sie sich verhalten sollte. Ja, ich finde, sie sollte eher selbstbewusst auftreten, weil meine Freundin, die war auch vorher eher schüchtern und so. Mhm. Ich habe sie in der Disco getroffen und sie ist mir sofort aufgefallen. Ich meine, die roten Augen und so die helle Haut, das fällt ja einem auf und... Wird sie denn nicht von der Umwelt gehänselt, so wie Chokan das gerade erzählt hat? Ja, schon, aber dann nehme ich oder ein paar Freunde von mir sie auch in Schutz sofort. Und wirst du nicht auch manchmal blöd angemacht, vielleicht von anderen Jungs? Ja, nach dem Motto, was kannst du denn mit so einem Mädchen anfangen? Ja, eigentlich nicht. Also das läuft schon normal bei euch? Ja. Und was sagen deine Eltern dazu? Och, die finden das super toll. Super toll. Ja. So muss das ja auch sein, ne? Ja. Das ist ja ganz schlimm, das hat mich ja auch gerade ganz traurig gestimmt, was Chokan erzählt hat. Schön, dass du noch durchgekommen bist und dass wir noch kurz reden konnten. Ja. Also dein Tipp ist auf jeden Fall an Chokan, dass sie selbstbewusster auftritt und dass sie so ihr Ding auch durchziehen soll. Habe ich ihr auch geraten, ne? Ja. Aber es ist natürlich viel wichtiger noch, wenn das jemand rät, der so näher an der Problematik auch dran ist. Genau. Ich danke dir herzlich. Ja, kann ich noch Autogrammkarten kriegen? Ja, leg mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an wegen der Anschrift. Ja, okay. Okay, tschüss. In der Technik, Annette Bastian. Morgen heißt unser Thema Eifersuchtsdramen. Erzählt mir von euren heftigsten Eifersuchtsdramen. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Und jetzt wünsche ich euch eine sehr schöne Nacht, eine gute Nacht und bin sehr gespannt auf morgen. Bis dahin, ciao.